Das Training. Wer ganz gezielt sein Körpergewicht halten oder reduzieren möchte, sollte immer zum Doppelpack greifen. Es besteht aus stoffwechselgerechter Ernährung im Biorhythmus und regelmäßiger, aber moderater Bewegung. Parallel zum Insulin-Trennkost-Prinzip wurde daher ein spezielles Bewegungsprogramm erarbeitet, das wir im Folgenden als Trunz-Training zusammenfassen. Lange Jahre wurde Übergewichtigen fast ausschließlich gepredigt, dass sie ihre Kalorienzufuhr reduzieren sollten. Doch mittlerweile ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass nur ein gesteigerter Kalorienverbrauch durch zusätzliche Bewegung und der Erhalt bzw. der Aufbau der Muskulatur die Funde langfristig und nachhaltig purzeln lassen. Das bedeutet, dass vor allem die Kombination von Sport und gesunder Ernährung wirklich Erfolg bringt und vor allem gesünder ist als so manche unter Umständen auch gut ausgeklügelte Diät. Also, wir schlagen Ihnen ein moderates Bewegungsprogramm vor. Es besteht aus 3 Bausteinen, die Sie individuell und Ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprechend miteinander kombinieren können. Bewegung im Alltag, fettstoffwechselbetontes Ausdauertraining und muskelaufbauendes und erhaltendes Krafttraining. Trainieren nach dem Trunz-Training heißt, dass jeder Schritt zählt. Wer als Ungeübter jeden Morgen eine gewisse Strecke zügig zur Arbeit geht und dabei noch regelmäßig die Treppe dem Aufzug vorzieht, erreicht schon bald eine ordentliche Basisfitness und wird so langfristig auch abnehmen. Aber nicht nur das, er wird auch Riesenschritte in ein gesünderes Leben tun. Bereits kleine Bewegungsportionen, die jeder problemlos in seinen Alltag einbauen kann, bringen in der Summe ein Mehr an Energieverbrauch. Diese Alltagsbewegungen fallen vielen leichter, als sich gezielt sportlich zu betätigen. Ein Beispiel. Drücken Sie sich beim Zähneputzen und Waschen ab und zu auf die Zehenspitzen hoch. Oder versuchen Sie, Ihr Gleichgewicht auf einem Bein zu halten. Schon hat Ihre Beinmuskulatur die erste Trainingseinheit des Tages absolviert. Laufen Sie kurze Wegstrecken zum Einkaufen oder zum Arbeitsplatz zügig zu Fuß. Außerdem meiden Sie Fahrstühle. Und wer die Möglichkeit hat, einen etwas längeren Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad zurückzulegen, hat bereits einen guten Teil seines Ausdauerpensums erledigt. Die angenehmen Effekte bleiben nicht nur auf den Körper begrenzt, sondern geben den Sporteinsteigern auch noch einen seelischen Kick. So entsteht ein anderes, besseres Lebensgefühl, eine neue Lebensqualität, welche die Einsteiger bald nicht mehr missen möchten. Wichtig ist jedoch, dass die sportlichen Aktivitäten selbst keinen Leistungsdruck erzeugen. Übertriebener Ehrgeiz oder eine Überdosierung bzw. ein zu hartes oder zu langes Training wären vor allem für Anfänger eindeutig der falsche Weg. Für Einsteiger ist zum Beispiel Walking oder Nordic Walking ein optimales Basistraining. Es ist im Vergleich zum Jogging gelenkschonender und daher auch für Übergewichtige gut geeignet. Falls Sie unter Übergewicht leiden, sollte vor allem das Thema Gelenkbelastung eine wesentliche Rolle bei der Auswahl der Sportart spielen. Der Kalorienverbrauch allein sollte die Auswahl nicht entscheiden. Und natürlich sollte Ihnen die Sportart insgesamt zusagen, denn nur dann können Sie dauerhaft mit Spaß bei der Sache sein. Aber Achtung, man kann auch zu viel trainieren. Etwa die Hälfte der Freizeitsportler trainieren noch immer zu intensiv und damit weitgehend am Fettstoffwechsel vorbei. Auch weitgehend unbekannt ist die Tatsache, dass bereits schnelles Gehen bei Untrainierten für ein optimales Fettstoffwechseltraining besser passen würde.